Bitişen. Ja. Guten Abend, mein Name ist Alicim. Ich bin der zuständige Arzt heute für Sie. Guten Abend, Herr Doktor. Zuerst, wie heißen Sie? Mein Name ist Viktoria Engel. Also, Victoria Engel ist eine herrliche Name, ne? Victoria heißt der Sieg, ja. Nein, sie. Ein Okay. schöner Name, ein schöner Ja, Name. Victoria, ja, genau. Also ein herrlicher Name, falsch, ein herrlicher Name bedeutet ein schöner Victor, Name. ja. Es ist ein, nicht ein herrlicher, sondern es ist, du wolltest, glaube ich, männlicher Name sagen. Männlicher, ja. Ah, jetzt verstehe ich. Nein, das ist ein weiblicher Name. Weiblicher, genau. Victor ist eine männliche Name, ne? Victor ist männlich, genau, das ist Ja. richtig. Da haben Sie recht. Also, ich möchte sicher gehen und Ihre Nachname buchstabieren. E wie Emily, N wie Nordpol, G wie Gustav, E wie Emily und L wie Ludwig. Ist das richtig? Genau, Engel, Engel wie die Engel, richtig. Okay, ja, danke. Frau Engel, wie alt sind Sie denn? Ich bin 53 Jahre alt. Und wann wurden Sie geboren? Mein Geburtsdatum ist der 13. Januar 1970. Okay. Wie groß sind Sie? 1,78 Meter. Und wie viel wiegen Sie so seit? Oh je, da fragen Sie mich aber Sachen. Ich muss überlegen, ich denke mal so 85 Kilo. Oh, ja, danke für die Informationen. Ja, Frau Engel, was kann ich für Sie tun? Ach, Herr Doktor, ich habe seit einigen Tagen so ein komisches Gefühl im Kopf. Ich habe so starke Kopfschmerzen im Hinterkopfbereich. Und seit heute ist mir auch etwas übel, mir ist schwindlig. Ich Ja. fühle mich im Gesamten nicht sehr wohl. Und Okay. alles sehr komisch ein bisschen. Okay. Ja, Frau Engel, hatten Sie ähnliche Beschwerden vorher oder das ist für Sie neu? Nee, das ist das erste Mal eigentlich. Ja. Es macht mir jetzt auch ein bisschen Angst, weil ich heute auch so ein bisschen Kribbeln im Arm hatte und so einen ganz leichten Druck auf der Brust. Okay. Frau Engel, ist Ihnen irgendwelche Medikamente, Allergien bekannt? Allergien? Nein, habe ich nicht. Betäubungsmittel? Nein. Nein, Allergien habe ich keine. Ist mir jetzt nicht bekannt bisher. Okay. Wann haben Sie letzte Mal etwas gegessen? Oh, jetzt vor. Und jetzt haben wir ungefähr 20 Uhr, also vor 4, 5 Stunden ungefähr zum Abendessen. Okay. Also, Frau Engel, ich würde dieses Gespräch kurz pausieren und Ihre Vitalwerte, ich meine Lebenswerte, überprüfen. Ist Meine das welche Werte? Was Nutzen? für Werte? Lebenswerte, ja. Was Ich ich. meine Ihre Blutdruck, Puls, Blutsauerstoffsättigung Die und Vitalwerte, okay. Atemfrequenz, Okay. ja. So. Lebenwerte kenne ich nicht, aber Vitalwerte, ja. Vitalwerte? Lebenwerte geht nicht, okay. Nein. Vitalwerte, ja. Okay. Oder Vitalparameter, kann man auch Ja, sagen. okay. Gut, also wir haben einen Blutdruck von 210 zu 110, Puls 95. Entschuldigung, 210? 210 zu 110 Millimeter Hg der Blutdruck, Ja. Puls 95, Sauerstoffsättigung 96. Ja, Atemfrequenz ist nicht so wichtig, vielleicht. Atemfrequenz normal bei 14. 16, oder? Okay. Ja, Frau Engel, wir haben Ihre Blutdruck etwas hochgefunden, ja. Ich möchte dagegen etwas tun. Oh, das wäre sehr schön, ja. Ich möchte Ihnen eine Spray Ihre Unterzunge spritzen. Ja. Sprühen. Wie bitte? Sprühen. Sprühen, ja. Nicht Okay. spritzen, sprühen, ja. Okay, gegen was ist das? Ist es für den Blutdruck oder was ist das, Herr Doktor? Wahrscheinlich, es ist so früher, ja, etwas zu sagen. Nee, nee, ich meine, dieses Spray, was Sie mir geben wollen, wofür ist Naja, das ja, das gut? ist gegen diesen Bluthochdruck, ja. Sie haben etwas, Ah. wir haben Ihre Bluthochdruck etwas hoch festgestellt, ja. Okay, alles klar. Und dagegen haben wir diese Spray gesprochen. Okay, alles klar. Okay, vielen Dank. Dann können wir jetzt weiterführen. Fühlen Sie sich gut? Ja, das hat einen komischen Geschmack, Herr Doktor. Ist das normal so im Mund? Dieses Spray schmeckt komisch. Ja, ein bisschen vielleicht, aber kann es sein auch andere Bedeutung? Okay. Später sehen wir das, woher kommt diese komische Gefühl und Geschmack, ja? Okay. Okay, Frau Engel, Sie haben gesagt, dass Sie ein Kribbegefühl fühlt. Wo fühlen Sie denn genau diese Kribbegefühl? Also ich war hier an der Außenseite des linken Arms, an meiner Hand hier auf der Außenseite. Aber das war heute Morgen ganz kurz, jetzt ist es auch wieder weg. Okay. Haben Sie auch so seit Kribbegefühl oder ist es schon weg? Das ist schon weg, ja. Okay. Haben Sie die andere Seite auch diese Gefühl, komische Gefühl oder Nein, nein, Kribbegefühl? nein, habe ich nicht. Und die Beine, untere Geleide, haben Sie auch solche Die Kribbelgefühle? unteren Glieder oder Beine, da habe ich jetzt nichts, da war keine Auffälligkeit. Okay. Haben Sie Kopfschmerzen? Ja, deswegen bin ich ja gekommen, also seit 3 Ja. Tagen. Das ist immer schlimmer geworden. Jetzt kam seit gestern auch noch ein Schwindel dazu und ich habe mich etwas schwer getan beim Laufen. Also, Und Sind die Beschwerden plötzlich aufgetreten oder kann ich nicht sagen. gelangt? Ich würde eher sagen, das hat sich langsam entwickelt. Ja, ich wundere mich. Ich habe bisher immer einen niedrigen Blutdruck gehabt. Immer wenn der Hausarzt das gemessen hat, war er so bei 120 zu 70 oder 110 zu Okay. 80. Also Also einen hohen Blutdruck kenne ich eigentlich gar nicht. Das wundert mich jetzt. Das heißt, bisher bei Ihnen keine Bluthochdruck festgestellt, oder? Nein, ich bin Nicht immer regelmäßig beim Hausarzt. Gut, das ist jetzt auch mehr. ungefähr ein Jahr her, als ich das letzte Mal beim Hausarzt war. Ja. Aber da war der Blutdruck immer in Ordnung. Okay. Gut, das ist gut. Also, Frau Engel, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10? Also Welche 0 ist Schmerzen meinen Sie? Die Kopfschmerzen, oder? Kopfschmerzen, ja. Haben Sie andere Schmerzen außer Kopfschmerzen? Ja gut, wie gesagt, heute Morgen war das mir auf der Brust ein bisschen komisch, aber das ist auch weg. Das war nur ganz kurz. Die Kopfschmerzen sind jetzt auch nach dem Spray ein bisschen besser geworden. Ja. Ich würde sagen, maximal war es so bei 4 oder 5. Okay. Ihre Skala. Okay. Also, Frau Wengel, haben Sie auch so seit Atemnot oder enge Gefühl im Brustbereich? Also Atemnot habe ich jetzt nicht, aber so allgemein komisches Gefühl, so innere Unruhe, Okay. so manchmal so rote Backen. Okay. Und Ich werde auch eine EKG schreiben, ja, gleichzeitig. Wir können gleichzeitig dieses Gespräch führen, ja. ah ja, okay, ja, lieben gern. Ja, sehr gut. Und Und könnten Sie mir sagen, also sind die Schmerzen, also stechende, drückende, da, ich meine die Kopfschmerzen, ja. Ja, das Und ist mehr so klopfende, im Hinterkopf. ja. Und das ist so ein bisschen, ja, ich würde sagen, drückende Schmerzen, ja. Sehr, sehr unangenehm. Ja. Und gibt es etwas, diese Schmerzen verstärkt oder lindert? Kann ich nicht sagen, die sind eigentlich immer da gewesen jetzt, nein. Und keine Auslöser haben Sie bemerkt, ne? Diese Schmerzen. Nein, nein. Okay. Haben Sie Übelkeit, Erbrechen Ja, oder Durchfall? hatte ich ja gesagt, dass ich Ja, sonst Sie haben Übel, haben Sie schon erwähnt. gestern auch Übelkeit habe, aber erbrochen habe ich nicht, nein. Okay. Ein Durchfall? Nein, nein, habe ich nicht. Oder haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nein, nein, das war bisher immer sehr gut, da hatte ich keine Sorgen. Okay. Hat sich, glaube ich, in der letzten Zeit verändert? Ich meine, ab oder zugenommen haben Sie? Nein, also da habe ich bisher keine Probleme, immer relativ gleich geblieben. Meine Kleidergröße sind gleich, also Okay. da hat sich an dem Gewicht, glaube ich, nicht viel geändert. Okay, haben Sie Fieber oder Schüttelfrost, Nachtschweiß? Nein, nein, habe ich nicht. Okay, wie ist Ihr Schlaf? Können Sie in der Nacht gut schlafen? Ja, also da habe ich eigentlich keine Probleme. Ich kann relativ gut einschlafen. Und, aber jetzt in den letzten Tagen bin ich in der Nacht öfters wach geworden, ja, weil ich so eine Unruhe hatte, so eine innere komische Unruhe, auch ein bisschen Kopfschmerzen. Das war Okay. aber jetzt in den letzten 2, 3 Tagen. Husten Sie, Frau Engel? Husten? Nein, habe ich nicht. Nein, okay. Okay. Leiden Sie unter irgendwelchen chronischen Erkrankungen? Ich meine Bluthochdruck. Also Sie haben gesagt, dass Sie keine Bluthochdruck, ja, bis Ja, jetzt. ist bisher eigentlich nichts bekannt. Ich nehme keine Medikamente ein. Bisher war ich eigentlich relativ gesund. Also wichtige Erkrankungen oder chronische Erkrankungen, ja? Nein, das sind nicht bekannt, nein. Wurden Sie schon mal operiert? Einmal? Vielleicht? Nein. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie keine Allergien haben. Ja? Können Sie alles, haben Sie irgendwelche Unerträglichkeit gegen Essen oder Unverträglichkeiten, meinen Sie? Nein, Unerträglichkeit? nein, habe ich nicht, nein, ist nicht bekannt. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit Ausland gewesen oder eine Reise so? Reise. Ja, wir waren im letzten Sommer mal in Griechenland für circa 10 Tage, Vor 10 Tagen. sonst in Griechenland. Wann war das? Vor 10 Tagen, haben Sie gesagt? Nein, im letzten Sommer. In letzter Sommer, okay. Ja. Und? Okay. Frau Engel, sind Sie vollständig geimpft? Ja, also bevor wir in Urlaub gefahren sind, hat mein Hausarzt die Impfungen noch mal überprüft. Er Auch meinte, gegen, die sind alle komplett. Corona auch. Ja, da bin ich schon 3-mal geimpft, ja. Okay. Treiben Sie regelmäßig Sport, Frau Engel? Eigentlich nicht, bin ich nicht so sportlich, leider. Okay. Frau Engel, ich möchte über Ihre familielle Anamnese erheben. Das heißt, Ihre Mutter und Vater, sind Ihre Eltern am Leben? Ja, sie leben noch, sie sind auch gesund. Okay. Also, Und was versteht man? Das heißt, Sie haben keine. Leiden Sie keine unter irgendwelche chronischen Erkrankungen oder wichtige Erkrankungen, ja? also, die sind natürlich schon alt, ja. Mein Vater ist 85, meine Mutter 78 Jahre alt. Mhm. Und wir haben natürlich schon so ein paar Erkrankungen, aber denen geht es eigentlich ganz gut. Okay. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe noch einen Bruder. Ja, ist der gesund? Ja, der ist jünger als ich. Der hat auch bisher zumindest keine Erkrankungen. Okay. Also ich nehme an, dass Ihre Mutter und Vater keine wichtige Erkrankungen leidet. Nicht, dass ich wüsste, nein. Okay, das ist schön. Frau Engel, was machen Sie als beruflich? Ich bin Lehrerin. Okay. Also sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Ich habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Okay. Sind Sie gesund? Ja, glücklicherweise. Also die sind beide jetzt an der Universität und studieren und sind eigentlich gesund, ja. Okay. Leben Sie mit Ihrem Ehemann zusammen? Ja. Okay. Sind Sie zufrieden beim Arbeit, bei Ihrem Beruf? Ja, mein Beruf macht mir Spaß. Ich bin gerne bei der Arbeit und da habe ich auch keine Probleme. Das gefällt mir sehr gut, meine Arbeit, ja. Okay, das ist gut. Frau Engel, raucht Sie? Bitte? Rauchen Sie? Rauchen? Nein. Okay, haben Sie schon mal geraucht? Und, nee, an sich nicht, nein. Okay, trinken Sie Alkohol? Oh, sehr selten. Wie meinen Sie? Also vielleicht einmal im Monat oder so, aber ansonsten nicht. Okay, nur einmal, das ist wenig. Also bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakte mit den Drogen? Das mit Drogen? Nein, nein, nein. Okay. So, Frau Engel, wie ist Ihre Periode? Haben Sie Perioden oder sind Sie so seit dem Wechseljahr oder durch Wechseljahren? Ich bin in der Menopause, das stimmt. Mhm. Seit 3 Jahren schon. Aber glücklich, ich habe jetzt keine so großen Symptome oder Schwierigkeiten. Nein. Okay, besuchen Sie Ihren Frau aus regelmäßig? Ja, ich gehe einmal im Jahr, versuche ich schon beim Gynäkologen die Untersuchungen zu machen, ja. Das ist gut, ja. Das machen Sie gut. So, Frau Engel, ich möchte kurz zusammenfassen machen. Also, seit einigen Tagen haben Sie Kopfschmerzen und komische Gefühle, Übelkeit. Ja, das ist für Sie erster Mal. Und Sie haben gestern den linken Arm Kribbelgefühl gefühlt. Und dass diese komische Gefühl sind zunehmende, ja, dass alle die Beschwerden langsam aufgetreten und die Schmerzenintensität ist 4, 5 auf von 10 Skala, ja. Sie fühlen diese Schmerzen drückende, ja. Möchten Sie noch etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Nein, vielen Dank. Sie haben sich sehr bemüht. Und ich fühle mich ja schon besser nach dem Spray. Und Mhm. hier der Blutdruck, der ist ja jetzt auch runter auf 170 Mhm. zu 90. Und die Kopfschmerzen sind jetzt auch ein bisschen besser geworden. Okay. Gut. Also jetzt machen wir. Was meinen Sie, Herr Doktor, was das jetzt ist? Ja, ich denke, das ist eine sogenannte transistorische ischämische Attack in ihrem Kopf, ja. Aufgrund dieser erhöhte Bluthochdruck, ja. Aber wir müssen sicher so gehen und wir müssen sicher gehen und ihre körperliche Untersuchung, Blutabnehmen, eine apparative Diagnostik durchführen, ja. Okay, gut. Ich habe jetzt nicht verstanden, was diese transitorische Dinge da heißen, aber ich vertraue Ihnen. Ich denke, Sie möchten ja noch einige Untersuchungen machen. Muss ich hier bleiben oder kann ich heute wieder nach Hause? Also, Sie müssen hier bleiben, bei uns bleiben. Ja, wir Ja. müssen Ihnen beobachten. Okay. Ja, schauen Sie mal. Ich würde am liebsten nach Hause gehen, ne? Aber gut, Sie wollen wahrscheinlich jetzt noch mit Ihrem Oberarzt sprechen. Ja, genau. Wir Okay. machen sowas. Guten Tag. Oberarzt, guten Ich bin Oberarzt. Tag. Meine Kollegin ist neue, Entschuldigung, deswegen eine Tier spricht er. Dann zusammen wir besprechen. Okay, Okay. alles klar, Doktor. Haben Kollegen oder Kolleginnen Fragen? Alice ist Chirurgie, nicht Innenmedizin oder Kardiologie und deswegen erstmal Diagnose. Sehr gut, aber auch ein Chirurg Ja. muss mit dem Blutdruck umgehen können. Sehr gut. Ja. Alles Alle, klar. Machen wir die Übergabe. wenn Sie eine Tier denken, müssen Sie diese Fragen, Sehstörung, Ohrstörung, Sprachstörung, Lähmung und Synkope. Also die neurologischen Neurologische. Symptome muss man natürlich abfragen und auch den Patienten neurologisch untersuchen. Aber Das das ist macht der Kollege ja noch, diese Untersuchungen. Können Okay. wir anfangen, Arzneimittelgeschichte? Genau, dann machen wir die Übergabe. Ja. Einen Moment, was kann man? Anemesis, Übelkeit, Zunge. Üçüncüsü neydi? Müslüman, Übelkeit neydi? Galiba yani şey, Erzurumlu Hoca gibi. Übelkeit'i unuttum. Nausea. Nozea ya. Bitişen Ali abi. Ja. Guten Abend, Herr Oberst. Hätten Sie kurze Zeit für mich? Ah, Ich unser Dr. Anni, der eifrige Doktor. Guten Abend. Ja, natürlich. Bitte möchte einen schön. neuen Was kann ich Patienten für Sie tun? vorstellen. Also, Frau Victoria Engel ist eine 53-jährige Patientin, die sich heute Morgen bei uns aufgrund seit einige Tagen hinter Kopfschmerzen sowie Nausea vorgestellt hat. Die Patientin Vorgestellt hat. hat, ja, vorgestellt hat. Die Patientin berichtet, dass die Schmerzen langsam aufgetreten seien und im Laufe der Zeit verschlimmert hätten. Die Schmerzen seien auf einer Schmerzskala 4, 5 einzuordnen seien, und Sie seien drückend. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf, also nein. Außerdem die Patienten berichtet, dass sie Hypostase im linken Arm und komischer Geschmack gehabt habe. Nein, diesen komischen Geschmack hat sie nach dem Spray, nicht Vielleicht vor. wegen die Spray, ja. Vorher hat sie nicht gehabt, nein, okay. Also vielleicht, ich habe vergessen, am Anfang fragen, haben Sie komische Gehör oder sehr Störungen, Sprachstörungen? Nein, hat sie nicht gehabt. Ja. Die Anamnese, vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Nausea, Schwindel und Insomnia. Kopfschmerzen hat sie auch gehabt? Kopfschmerzen. Ja, am Anfang habe ich das erwähnt, Ah, dass okay. Ja, die okay. Hinterkopfschmerzen Okay. unsere Hauptbeschwerde. Okay. An Vorerkrankungen gibt keine. Beim Patienten habe leider keine Vorerkrankungen an und nehme er keine Medikamente ein. Sie nimmt keine Medikamente ein. Sie nehme keine Medikamente ein. Ja, und sie wurde nie operiert. Sie sei seit 3 Jahren Wechseljahr. In den Wechseljahren. Wechseljahren, ja. Sie besuche regelmäßig ihre Frauenarzt. Bei den Patienten keine Allergien bekannt. Bei der Patientin ist keine Allergie bekannt. Bei der Patientin sei keine Allergien bekannt. Okay. Konjunktiv 1 möchte ich machen. Okay, sei keine Allergien bekannt, jawohl. Und sie sei vollständig geimpft, auch gegen Corona dreimal. Sie sei letzten Sommer im Ausland gewesen, aber das spielt keine Rolle so seit für uns. Wo war sie? Sie waren in Griechenland, ja, In eine Reise. Griechenland, ja. Also hier in Europa. Ja, in Europa, ja. Sie treibe keinen Sport. Als Familienanamnese gibt keine besonders. Ihre Mutter und Vater am Leben und sie seien gesund. Sie habe eine gesunde Bruder, kleiner als sie. Jünger als sie. Jünger als sie, ja. Und sie sei Lehrerin als Beruf und sie sei zufrieden. Sie sei verheiratet, habe zwei gesunde Kinder, einen Sohn, eine Tochter. Sie sei Nichtraucherin, trinke selten Alkohol und keine Kontakte mit den Drogen. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf transitorische ischämische Attack. als Differentialdiagnose kommen, Apoplex, Hirntumor, Meningitis, Oh, okay. was könnte noch? Ja, also in Betracht. Also um Verdacht auf, den Verdacht auf transistorische ischämische Attack und die zu bestätigen und die Differentialdiagnosen auszuschließen, wird eine körperliche Untersuchung und Blutabnehmen und Apparativdiagnostik erforderlich oder durchgeführt. Okay. Und als körperliche Untersuchung würde ich den Patienten, die Patienten so als Inspektion durchführen und eine abnormale Bewegung in dem Gleiden beobachten oder Zyanose, Blase oder eine Parasie oder Plegie beobachten. Zum Beispiel, es könnte eine Horner-Syndrom kann man feststellen bei Inspektion. Und beim neurologischer Untersuchung kann man die Taubheit, also die Hypoästhesie, Parästhesie und pathologische Reflexe untersuchen. Okay, alles klar. Machen wir jetzt mal einen Punkt. Ja. Ich denke, es war nicht schlecht, aber ist zu weit gedacht. Immer ganz einfach denken. Es gibt ein Sprichwort. Das heißt, was viel ist, ist viel. Was wenig ist, ist wenig. Genau. Ja. Also die Patientin kommt, hat Kopfschmerzen und Übelkeit. Sie haben den Blutdruck gemessen. Der war bei 210 zu 110. Genau. Also, was hat die Patientin am Anfang jetzt? Ganz einfach. Das ist Welche Diagnose ist das? eine also die Ja. Hypertonie, akute Hypertonie. Hypertonie, wie nennt man so einen Blutdruck, der wahnsinnig hoch ist? Wie können die Kollegen helfen? Wie heißt ein sehr hoch entgleister Blutdruck? Eine hypertensive, Blutdruckentgleisung. eine Blutdruckentgleisung, Hypertensive Attacke. Krise. hypertensive Attacke oder eine hypertensive Krise. Ja, kann sein. Okay, also ganz einfach. Die Patientin hat einen sehr hohen Blutdruck. Ganz einfach formuliert, okay? Also, das heißt, ich stimme nicht ganz zu, dass es eine TIA ist. Eine TIA ist es nicht oder noch nicht, denn es sind nur Kopfschmerzen und Übelkeit. Dieses Kribbeln, das war jetzt ein kleiner Trick, um Sie ein bisschen zu verärgern. Das war Ja. schnell wieder weg. Das kann sein, dass sie auch Verspannungen hat durch die Kopfschmerzen. Deswegen die Hauptdiagnose hier ist eine hypertensive Entgleisung oder eine hypertensive Krise, Okay. weil sie hat vorher keinen hohen Blutdruck, sie hat keine Medikamente, es ist langsam aufgekommen und sie hat Kopfschmerzen, das geht über einige Tage, Übelkeit, Schwindel. Das sind Symptome eines hohen Blutdrucks. Das ist noch keine TIA. Okay. Wie der Kollege vorhin schon gesagt hat, bei der TIA braucht man schon mehr neurologische Symptome. Ja, das heißt, so richtige Armschwäche oder Sprech- oder Sprachstörung, also eine Aphasie oder richtige Lähmungen. TIA heißt ja nur, dass diese neurologischen Symptome nach einer kurzen Zeit wieder weggehen. Ja, nach einer halben Stunde, nach einer Stunde. Das kann auch eine richtige Hemiplegie sein. Und wenn die wieder weggehen, dann ist es auch wieder eine TIA. Deswegen, und der Auslöser ist meistens auch ein hoher Blutdruck. Aber hier hat die Patientin gesagt, sie hat außer ein ganz leichtes Kribbeln keine anderen, keine Sehstörung, keine Sprechstörung, keine anderen Störungen. Von daher würde ich die Diagnose stellen, hypertensive Krise oder eine hypertensive Entgleisung. Differentialdiagnostisch würde ich sagen, TIA, Apoplex, Hirntumor, Meningitis, alles gut. Oder auch was ganz Einfaches, ein grippaler Infekt zum Beispiel, was wir jetzt im Moment sehr viel haben, macht auch die gleichen Symptome. Kopfschmerzen, Unwohlsein, Übelkeit, Schwäche, alle Glieder tun weh, Nacken, Rücken, Schulter. Auch ein grippaler Infekt kann solche Symptome machen. Eine Covid-Infektion kann solche Symptome machen. Als Differentialdiagnose. Genau, ansonsten war das sehr gut. Anamnese, Untersuchung, Kontrolle, unterbrechen erstmal die Vitalparameter. Ein Lebenparameter im Deutsch gibt es nicht. Leben, ja, das Nein, vital heißt Leben, aber diesen Begriff gibt es weiß, nicht. soweit ich weiß, die kennen diese Vitalparameter nicht. Doch, doch, Vitalparameter ist ein deutsches Wort, kann man machen. Ja? Ömer abi, Arsas Şiprin, wir Arsas Şiprin gehen hinter dem Kopf oder Occipital Bereich am besten ist. Kann man beides sagen. Also Hinterkopfschmerz ist auch gut. Oder Schmerzen mit oder mit Hauptschwerpunkt am Hinterkopf, kann man sagen. Oder auch okzipitale Kopfschmerzen, kann man beides sagen. Kopfschmerzen oder Sephalgie? Zephalgie ist ein medizinischer Begriff, natürlich. Ja, Alice hat gesagt, Hypostasie, nicht Hypostasie. Hypästhesie Nein, Parästhesie. heißt es. Parästhesie, ja. Kribbel, Parästhesie, genau. Und Wechseljahr Umgangssprachliche, Klimakterium, Oder Menopause. Menopause oder Klimakterium, wenn es so will. Klimakterium, genau. Das Ja, sehr war's. gut. Aber wann ist die Prüfung, Herr Dr. Alici? Ja, wahrscheinlich vielleicht am Ende dieses Monats. Ich bin nicht. Ja, haben Sie noch keinen Termin? Nein, ich warte den Jobcenter diese Gebühr übernehmen, diese Prüfunggebühr. Das kostet 650. Ah, okay. Wenn möchten, dann zahle ich das, dann bekomme ich einen Termin. Ohne zahle, ohne Termin.